Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen die Verpflichtung in gleicher Weise. Gewiss, Allah liebt nicht die Verräter.